Gut, ich selber bin Soziologe. Ich habe jetzt eine ganze Reihe von Vorträgen bis zum 25. Mai, bis zur Europawahl, eigentlich jetzt täglich. Also ich bin täglich jetzt unterwegs. Ich habe heute noch die letzten Termine zu bekommen, irgendwie in Mannheim, in Worms, in Frankfurt an der Oder. Das waren jetzt die letzten Termine. Also da gibt es einen Riesenbedarf danach, zu erfahren, was die AfD eigentlich ist. Morgen bin ich in Bochum und in Bochum ist gerade ist was Neues passiert. Da ist gestern eine Auseinandersetzung, eine verbale Auseinandersetzung gegeben zwischen einem Antifaschisten und AfDlern, die plakatiert haben. Und dann ist ein stellvertretender Kreissprecher der AfD ist dann dem Radfahrer mit dem Auto hinterhergefahren, hat ihn abgedrängt, sodass er anhalten musste, und er hat dann eine Gasknarre gezogen, durchgeladen und hat ihn damit bedroht. Also da ist zum ersten Mal jetzt auch fast eine militante Auseinandersetzung gewesen von AfDlern. Da wird es am Samstag jetzt auch eine Demo geben gegen die gewaltbereite AfD. Und ich bin ja zufällig da, ich mache morgen Vortrag und Dienstag dann schon wieder in Bochum, und das ist für mich auch ganz spannend, immer mitzubekommen, was gerade in den Städten los ist. Ich werde eine Stunde erzählen. Es fängt halt an mit, ich gehe halt davon aus, dass die AfD nicht eine Partei ist, die gewachsen ist. Das ist ganz wichtig, sondern es ist eine Partei, die ist installiert worden. Von einer Handvoll Leuten. Es gab zunächst eine Vorläuferorganisation. Das war die Wahlalternative 2013. Das ist ein Verein. Und der ist gegründet von einer kleinen Gruppe von Leuten, also wirklich einer ganz kleinen Gruppe von Leuten, die dann gesagt haben, wir werden mit den Freien Wählern, die sich als Bundespartei neu formiert haben, zusammen versuchen, in den Bundestag einzuziehen, um dann gegen die Europolitik der Bundesregierung politisch vorzugehen. Das war so damals die Idee. Das hat nicht geklappt. Und die haben es versucht in Niedersachsen, haben da 1,1% bekommen. Also es war ein Reinfall. Und direkt nach den Landtagswahlen ist dann die AfD gegründet worden. Aber auch installiert worden, auch wieder von einer Handvoll Leuten. Die haben das Wahlprogramm geschrieben. Das Wahlprogramm wurde dann im April 2013 bei der Gründungsveranstaltung, bei dem Gründungsparteitag durchgestimmt. Also es wurde gesagt, ihr könnt das gerne vorstellen, aber ihr könnt das nicht umändern, weil wir dafür keine Zeit haben. Also das wurde von oben nach unten halt durchgestimmt. Als der Zeitdruck nicht mehr da war, also seit Anfang des Jahres, als der Zeitdruck nicht mehr da war, haben Bernd Lucke und Konrad Adam, die Chefs von der AfD, die Sprecher der AfD, versucht, die Satzung so zu ändern, dass dass alles auf sie abgestimmt ist. Und da gab es von der Basis von der AfD, die haben das als Ermächtigungsgesetz oder als Ermächtigungssatzung bezeichnet und haben dagegen revoltiert. Das heißt, Lucke wollte weiterhin die Fäden in der Hand haben, ganz rigide, ganz autokratisch von oben nach unten. Und da hat die Basis halt nicht mitgemacht. Warum das so ist, da komme ich später drauf zu sprechen. Wichtig erstmal, die AfD ist keine Partei, die gewachsen ist, dennoch hat sie Wurzeln, oder ich habe das jetzt dargestellt als Eisberg, auch aufgrund der sozialen Kälte der AfD, denn dieser Eisberg hat sich mit der Zeit herauskristallisiert. Es gibt also Vorläufer. 2003 bis 2009 war das das habe ich überschrieben mit neue konservative Revolution. Nur ganz schnell im Schnelldurchlauf. 2003 bis 2009 habe ich überschrieben mit neue konservative Revolution. Da haben sich, weil es Rot-Grün zum zweiten Mal wieder gewählt wurde im Bundestag und die Linken noch dazu gewonnen haben, haben die Konservativen gesagt, wir müssen jetzt wir müssen in der Opposition außerparlamentarisch Sachen aufbauen. Also wir müssen uns quasi an 68 orientieren und da dann halt von rechts in die Opposition gehen und da was aufbauen. Diese Gruppen, die sich dann gegründet haben, die haben sich dann ein bisschen später und als Merkel halt CDU, FDP in der Regierung waren, haben die sich auch gegen Merkel gewandt. Das war dann nicht mehr nur eine Opposition gegen links, sondern auch eine Opposition gegen Merkel, wobei die gesagt haben, Merkel ist sozialdemokratisch, Merkel ist sozialistisch und dagegen müssen wir halt vorgehen. Und daraus hat sich dann eben die Partei gegründet. Die ist dann allerdings dann installiert worden. Gut, da gehe ich jetzt noch nicht drauf ein, das mache ich zum Schluss des Vortrags. Ich werde jetzt erstmal auf die Gründer der AfD zu sprechen kommen, auf die Spitzenkandidaten, der AfD zu sprechen kommen. Und zwar gehe ich auf die 8 Spitzenkandidaten ein, bei einigen mehr, bei anderen weniger, weil die ersten 8 Spitzenkandidaten haben Chancen, ins Europaparlament einzuziehen. Also wie gesagt, am 25.05. sind Europawahlen und Deutschland entsendet 96 Kandidaten. Und das heißt, pro Prozentpunkt, den eine Partei bekommt, es gibt da keine 3%-Hürde mehr, pro Prozentpunkt können die halt dann ihre Kandidaten entsenden oder Kandidatin. Das heißt, die AfD könnte mit 8 Leuten einziehen, weil die wird gerade bei Meinungsforschungsinstituten bei 5-8% gesehen. Okay, die stelle ich jetzt kurz vor. Als erstes Bernd Lucke. Achso, ich mache das, ich stelle die halt kurz vor, weil ich, also es wird ganz oft, wenn halt gefragt wird, ist die AfD rechts, dann wird ganz oft gefragt, ja, haben die Rechte, die da mitmachen, haben die so Rechtsextremisten, die da mitmachen oder Rechtspopulisten? Und die AfD wehrt dann oft ab und sagt, wir haben zwar am rechten Rand irgendwelche Leute, aber das ist ein Problem, das haben andere Parteien auch gehabt. Das gab es damals auch bei den Grünen. Da gab es auch Braune-Grüne in der Anfangsphase. Oder das gab es auch bei der Piratenpartei. Die hatten auch irgendwelche Rechtsausleger. Und das haben wir halt auch. Das ist ganz normal. Sobald sich die Partei konsolidiert hat, sobald die zu sich selber gefunden hat, sind auch die Rechtspopulisten weg. So. Und deswegen gehe ich jetzt nicht auf Rechtsextremisten ein, die bei der AfD auch mitmachen, oder auf Rechtspopulisten, auch nur weniger gehe ich drauf ein, sondern ich gehe halt mehr ein auf die zentralen Figuren. Als erstes dann Bernd Lucke, das ist ein Volkswirtschaftsprofessor, der hat auch direkt diese Wahlalternative 2013 mitgegründet. Auf den werde ich aber gleich noch zu sprechen kommen, deswegen nehme ich den erstmal raus. Ich werde nämlich gleich nochmal auf die Gründer eingehen. Auf Platz 2 ist Hans-Olaf Henkel. Hans-Olaf Henkel ist meiner Meinung nach der Strippenzieher der AfD. Der hat seit 1997, da war der halt Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, also des mächtigsten Arbeitgeberverbandes. Im Bundesverband der Deutschen Industrie sind über 10.000 Unternehmen zusammengeschlossen und er war damals Präsident des BDI. Er hat 1997 einen Beitrag geschrieben in einem Sammelband, der erschienen ist, nachdem der ehemalige Bundespräsident, der damalige Bundespräsident Roman Herzog, die sogenannte Ruck-Rede gehalten hat. Also Ruck von, es muss ein Ruck durch Deutschland gehen. Und danach wurde dann die Ruck-Rede benannt. Und mit diesem Ruck war gemeint, es muss Reformen geben. Die Deutschen sind zu faul, die müssen sich mehr anstrengen, die müssen sich zusammenreißen und deswegen Ruck. Ja, das war halt diese Rede. Es gab ein Sammelband und da hat Hans-Olaf Henkel dann erstmals sein Programm quasi dargestellt. Und das Programm war überschrieben in dem, also allein schon mit dem Titel seines Beitrags mit Reform der politischen Entscheidungsstruktur. Wir brauchen eine Reform der politischen Entscheidungsstruktur. Das heißt, wir müssen das demokratische System ändern, um dann im zweiten Schritt zum Sozialabbau zu kommen. Also zweischrittig. Erst Änderung der politischen Entscheidungsstrukturen und dann im zweiten Schritt Sozialabbau. Das verfolgt er seit 1997. Es gab in dem Sammelband noch einen zweiten Beitrag, das war gleich der erste einleitende Beitrag, der war von Konrad Adam. Konrad Adam ist auch konservativ, einer der Gründer der AfD, genau wie Bernd Lucke, also einer der Gründer und auch einer der Sprecher der AfD. Die AfD hat 3 Sprecher, Konrad Adam, Bernd Lucke und Frauke Petri, die sind eigentlich gleichberechtigt, wobei Bernd Lucke oftmals so als der Chef dargestellt wird, aber formal sind die gleichberechtigt. Und Konrad Adam hat als Journalist geschrieben für die Welt und für die FAZ. Und der hatte damals auch in diesem Sammelband zu der Ruckrede von Roman Herzog einen Beitrag, der überschrieben war, wenn man mich nur lässt, zum notwendigen Rückbau des Sozialsystems. Also das heißt, damals hat Konrad Adam schon, formuliert, wenn man mich nur lässt, wenn ich was zu sagen hätte, ich würde schon dafür sorgen, dass das ganze Sozialsystem zurückgebaut wird. Und Hans-Olaf Henkel und Konrad Adam, das sind jetzt die führenden Köpfe neben Bernd Lucke in der AfD. Das heißt, die versuchen jetzt ihr Programm, was sie da seit 1997 formuliert haben, umzusetzen. Zu Hans-Olaf Henkel noch, er hat damals auch versucht, als Chef vom BDI das Tarifrecht einzuschränken. Er hat gesagt, er hat die Unternehmen aufgefordert, einseitig das Tarifrecht zu brechen. Bei den Arbeitgebern, bei den sogenannten Arbeitgebern, war er gar nicht so sehr beliebt, weil die wollten halt den sozialen Frieden gar nicht so gefährden, wie Hans-Olaf Henkel das gerne gehabt hätte. Also selbst bei den Unternehmern war er nicht unbedingt beliebt. Er hat 2003 dann den Konvent für Deutschland gegründet. Das ist ein Honoratiorennetzwerk, wo auch der Roman Herzog mitmacht. Da machen halt viele ausgediente ältere Politiker mit. Klaus von Dohnanyi, dann der Oswald Metzger, der ist jetzt Geschäftsführer. Oswald Metzger kennt vielleicht einige, der war mal bei der SPD, ich glaube, dann war er bei den Grünen, dann ist er bei den Grünen rausgeflogen, weil er ein ja, ein sehr krasses Zitat gebracht hat, ein klassistisches Zitat gebracht hat gegenüber Arbeitslosen und ist jetzt halt Mitglied bei der CDU. Hans-Olaf Fenkel hatte in seinem Facebook-Beitrag im Dezember, hat er Oswald Metzger geschrieben, ich hab mich jetzt entschieden, ich trete der AfD bei. Ne, das heißt, aber das war ein Fehler, er wollte ihm eigentlich eine Nachricht schicken, kennt sich jemand mit Facebook nicht so gut aus und hat das dann offiziell gepostet und das wollte er eigentlich gar nicht. Das ist schon durchgesickert, das heißt, er hat sich da auch abgesprochen mit dem Metzger. Und Hans-Olaf Henkel tritt auch gar nicht mehr auf bei dem Konvent für Deutschland. Und der Konvent für Deutschland hat allerdings auch die gleiche Funktion. Also der Konvent für Deutschland will eine Reform der Reformfähigkeit. Das ist quasi auch eine Umschreibung von Reform der politischen Entscheidungsstruktur. Reform der Reformfähigkeit ist auch wieder doppelschrittig. Wir müssen halt erst die Reformfähigkeit erreichen und dann können wir halt reformieren. Und reformieren ist ein anderes Wort für Sozialabbau. Henkel hat dann noch 2006 irgendwann geäußert, als wieder Rot-Grün gewählt wurde, wir müssen halt das demokratische System ändern. Er hat da vorgeschlagen, das Mehrheitssystem einzuführen, das Mehrheitswahlrecht. Mehrheitswahlrecht heißt, es wird pro Bezirk kommt nur eine Partei weiter und das würde dann automatisch auf ein Zwei-Parteien-System herauslaufen. Der meint, das muss eingeführt werden, um ein Linksbündnis zu verhindern. Also ganz eindeutige Aussagen. In den Vereinigten Staaten ist Hans-Olaf Henkel vor kurzem nochmal aufgefallen, weil er hat als Berater der Bank of America, das ist eine der schlimmsten Banken, hat er gefordert, dass das Redlining eingeführt wird. Redlining ist übersetzt rote Linien ziehen. Redlining heißt, man nimmt sich einen Stadtplan von New York meinetwegen und guckt dann, wo die ganzen Stadtviertel sind mit Leuten, die kein Geld haben. Da macht man dann eine rote Linie drum und alle Leute, die da wohnen, kriegen automatisch keinen Kredit. Das war das sogenannte Redlining. Das ist in den Vereinigten Staaten ganz übel aufgestoßen, weil es in den Vereinigten Staaten eine Geschichte gibt, wo Schwarze nicht kreditwürdig waren. Und das ist damals verboten worden, dass Schwarze halt nicht mehr keinen Kredit kriegen. Und Hans-Olaf Henkels Vorschlag des Redlinings, das würde quasi wieder darauf hinauslaufen, weil in den Vereinigten Staaten eben schwarz sein und arm sein ganz oft noch sich überschneidet. Und da ist er als Rassist auch angegriffen worden. Das Gleiche schlägt Hans-Olaf Henkel auch in der Europapolitik vor, nur im größeren Maßstab. Dann nimmt man halt eine Europakarte und guckt halt, wo sind die ganzen armen Länder in Europa. Dann nimmt man den Rotstift wieder und macht dann eine Linie drum und die kriegen dann den Südeuro und die anderen Staaten kriegen dann den Nordeuro. Was bei Hans-Olaf Henkel auch sehr problematisch ist, das ist seine Frankreich-Feindlichkeit. Es gibt ja seit 45 oder seit kurz danach ist diese Erbfeindschaft zwischen Frankreich und Deutschland aufgebrochen worden. Also meine Generation, also ich kenne das gar nicht, dass man so frankreichfeindlich ist, aber das ging über Generationen, gab es eben so eine Frankreichfeindlichkeit von Deutschland aus. Und das wird von Hans-Olaf Henkel wieder aufgebrochen. Er sagt eben, Franzosen arbeiten halt nicht so gut wie die Deutschen und die sollten dann eben auch die sollten halt auch raus aus dem Euro-Verbund. So, und das hat auch zu tun, da gehe ich halt in meinem Buch, ich habe ein Buch geschrieben zu Sarrazin, da gehe ich halt in meinem Buch auch stärker darauf ein, woher kommt eigentlich diese Frankreich-Feindlichkeit, und das geht nicht jetzt um irgendwelche deutsche Kultur oder französische Kultur, um Rotwein oder Bier oder so, sondern das geht darum, dass eben in Frankreich hat es die französische Revolution gegeben und in Deutschland gibt es eben diese preußischen Tugenden. Und diese preußischen Tugenden und die Tugenden der französischen Revolution, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, die passen halt nicht zusammen und damals ist von Deutschland aus, also nicht von Deutschland, von Preußen, Österreich, die haben ja schon versucht, die französische Revolution niederzuschlagen und haben immer wieder versucht zu intervenieren, wenn halt in Frankreich, wenn es dazu Aufständen kam. Gut, so viel zu Hans-Olaf Henkel, da lässt sich noch mehr zu erzählen, aber ich mache jetzt erstmal weiter. Bernd Kölmel, das ist ja der Landeschef von Baden-Württemberg, der konnte so gut nominiert werden auf Platz 3, weil der Landesverband Baden-Württemberg ist zu einem sehr stark. Und es ist einer der wenigen Landesverbände, die nicht total zerstritten sind. Also ich komme aus Nordrhein-Westfalen und in Nordrhein-Westfalen ist der Hauptnominierte, hat es nicht geschafft, unter die ersten 25 zu kommen, weil die einfach total zerstritten sind in Nordrhein-Westfalen, ähnlich auch in Hessen. Also und in Baden-Württemberg haben quasi alle Baden-Württemberger dann Bernd Kölmel gewählt. Bernd Kölmel ist Spannend auch, weil der hat letztens ein Interview gegeben für die Junge Freiheit. Junge Freiheit ist ein neurechtes Blatt. Das hat so eine Scharnierfunktion zwischen Konservativismus und neuer Rechter oder rechtsextremen Positionen. Er hat dann ein Interview gegeben zu den Stuttgarter Demos. Jetzt nicht zu Stuttgart 21, sondern zu den Demos gegen die gegen den Bildungsplan 2015. Da hat es jetzt dreimal nacheinander Demos gegeben, wo die eben sagen, also Bildungsplan 2015 tritt dafür ein, dass schon auch an Grundschulen gelehrt wird, dass es eine sexuelle Vielfalt gibt. Dass es eben nicht nur Familien gibt mit Vater, Mutter, Kind, sondern dass es da eine Vielfalt gibt und dass schwul eben kein Schimpfwort ist, sondern dass schwul eben ein Lebensentwurf ist. Und das sollte halt in den Lehrplan rein. Und dagegen haben jetzt konservative Gruppen bis hin zu rechtsextremen Gruppen und evangelikale Gruppen mobil gemacht und die haben jetzt dreimal nacheinander Demos gemacht in Stuttgart. In Köln gab es jetzt auch schon zwei Demos, in München gab es eine Demo und in Leipzig. Das heißt, es weitet sich gerade auch aus. Und da mischt auch die AfD mit. Unter anderem eben Bernd Kölmel als Sprecher der AfD. Mehr kann ich zudem auch nicht sagen. Kommen jetzt auf Platz 4, Beatrix von Storch. Beatrix von Storch, die hat eben auch ganz viel zu tun mit diesen rechtskonservativen Demos in Stuttgart. Beatrix von Storch heißt eigentlich Beatrix Herzogin von Oldenburg. Die hat dann später standesgemäß geheiratet, Sven von Storch. Und die haben sich kennengelernt, Beatrix von Oldenburg und Sven von Storch, die haben sich kennengelernt, als sie damals eine Gruppe gegründet haben, als sie noch Studierende waren in Göttingen, um die Adelsgüter aus dem Osten zurückzuerhalten. Und zwar ist das in Deutschland so, ich gehe gleich auch noch ein bisschen in die Geschichte, auf die Geschichte ein. In Deutschland unterscheidet sich von anderen kapitalistischen Staaten dadurch, dass hier noch bis 1918 der Adel sehr viel zu sagen hatte. Ja, also eigentlich gehört es zum Kapitalismus, dass man eine bürgerliche Revolution macht, dann wird der Kapitalismus eingeführt, jetzt ganz platt verkürzt gesagt natürlich, dann wird halt eine bürgerliche Revolution gemacht und dann haben die Unternehmen, das Kapital hat dann das Sagen. In Deutschland hat es nie eine bürgerliche Revolution gegeben und in Deutschland hat bis 1918 das ostelbische Junkertum, das war ein Machtfaktor. Die waren zum Teil stärker als die Industriellen. Und die sind eigentlich dann auch erst 1945 zerschlagen worden, also mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, als auf dem Gebiet der ehemaligen DDR dann die Sowjetunion die Adligen entmachtet hat und auch die Familien zerschlagen hat und denen das Eigentum weggenommen hat. Und diese Adligen um Beatrix von Storch und Sven von Storch, die haben damals eine Gruppe aufgemacht, die dann gefordert haben, dass die Landgüter eben zurückgegeben werden. Und damit konnten die sich nicht durchsetzen, weil das war 40 Jahre nach den Enteignungen. Und die haben dann später gesagt, als sie gemerkt haben, sie kommen damit nicht durch, haben sie gesagt, wir leben nicht in einem Rechtsstaat, wir müssen halt den Rechtsstaat wiederherstellen, wir brauchen eine Reform der politischen Entscheidungsstruktur. Ja, also die gleiche Formel, wie Hans-Olaf Henkel die benutzt hat, haben die halt auch benutzt. Reform der politischen Entscheidungsstruktur. Und da ist, denke ich, auch, da ziehen wir an einen Strang. Also Hans-Olaf Henkel als Neoliberaler und Beatrix von Storch mit so einem ständischen, konservativen Herangehen, da haben die halt eine Schnittmenge, wo die sagen, wir müssen das demokratische System in Deutschland ändern. Beatrix von Storch hat dann ein Kampagnennetzwerk aufgebaut. Sie arbeitet da auch mit einem Adressenhändler zusammen, mit einem rechtspopulistischen Adressenhändler. Die haben von Anfang an 50.000 zielgenauer konservative Adressen gehabt und sie arbeiten mit Spam-Mails. Also es gibt eine Seite im Internet, die heißt spam.de und da taucht immer wieder die zivile Koalition auf, also ihr Machtnetzwerk, weil die immer wieder Leute mit Spams bombardieren und das nutzen die eben auch, um Politiker unter Druck zu setzen, auch im Europäischen Parlament. Da gab es letztens das Estrada-Papier, ging von einer Spanierin aus und da ging es halt um Rechte von Schwulen und Lesben und um Abtreibungsrechte, also überhaupt um Gender-Problematik. Und dagegen hat Beatrix von Storch und ihre Gruppierung massiv Druck gemacht und eine linke Politikerin meinte, sie hätte in zwei Tagen 40.000 E-Mails gekriegt. Und das ist halt, also so arbeitet halt Beatrix von Storch. Die verschicken allerdings auch Briefe. Also die meinte letztens, also ich glaube heute war ein Artikel noch in der Zeitung, wo sie stolz gesagt hat, dass sie jetzt gerade wieder 30.000 Briefe verschickt haben. Und ja, die haben eine Seite, ein Magazin, Freie Welt.net, wo die halt die ganzen konservativen Artikel zusammenfassen. Und sie ist halt, sie bildet halt innerhalb der AfD ein bestimmtes Machtnetzwerk und steht für die ultrakonservativen Kreise. Also auch gerade was Abtreibungsfragen angeht, was Homo-Ehe angeht, also ist sie halt ultrakonservativ. Und sie haben in Stuttgart die Führung übernommen, also die Stuttgarter Demos werden jetzt von der zivilen Koalition geleitet. Die wird auf jeden Fall auch einziehen ins Europäische Parlament, weil auf Platz 4 ist sie ja ziemlich sicher drin. Es sei denn, die durch irgendeinen Zufall oder irgendwas landen, kriegen die weniger als 4%, aber wie gesagt, die sind gerade, werden verhandelt bei 5-8%. Joachim Stabatti kommt auch aus Baden-Württemberg, Volkswirtschaftsprofessor, ich glaube aus Mannheim. Also Joachim Stabatti war im Bund Freier Bürger, das war eine Partei aus den 90er Jahren, eine rechtspopulistische Partei, der Bund Freier Bürger. Der hat mit dem mit Haider zusammengearbeitet, also mit dem Gründer und mit dem Chef von der FPÖ. Nicht Gründer der FPÖ, aber der damals halt für die FPÖ stand. Und es gab halt einige andere, die da noch mitgemacht haben, die jetzt auch wieder bei der AfD auftauchen. Zum Beispiel Schachtschneider, der ist mit dabei, und eben Stabatti. Aber auch auf lokaler Ebene gibt es halt einige Lokalgrößen, die damals schon beim Bund Freier Bürger waren und die jetzt wieder halt bei der AfD mitmachen. Stabatti ist irgendwann ausgetreten aus dem Bund Freier Bürger, weil er meinte, die werden ihm zu rechts. Gleichzeitig war aber auch klar, die schaffen das nicht, in die Länder oder im Bundestag einzuziehen. Die hatten ähnlich wie heute die rechtspopulistischen Parteien so gerade mal 1-2%. Wichtig ist da vielleicht noch der Bund Freier Bürger, der hat damals eine Finanzspritze bekommen von einem Familienunternehmer, von August von Fink. Der hat 6 Millionen D-Mark, der hat ihn mit 6 Millionen D-Mark unterstützt. August von Fink Junior. August von Fink Senior, also sein Vater, hat damals auch schon in der Politik investiert. Der hat Adolf Hitler unterstützt. Das war eine Investition, weil gleichzeitig August von Fink, oder nicht gleichzeitig, ein bisschen später, hat August von Fink dann profitiert von der Arisierung der Banken und war in den 50er Jahren der reichste Mann Deutschlands. August von Fink Junior, also sein Sohn, lebt jetzt in Österreich und der hat letztens noch Schlagzeilen gemacht, weil er eben hinter dieser Mövenpick-Affäre stand. Also Mövenpick gehört zu August von Fink und Mövenpick hat ja indirekt Spenden gezahlt an FDP und CSU, damit eben Hotelsteuern gesenkt werden. Und da steckt eben auch August von Fink dahinter. August von Fink hat dann noch in den 2004, hat er eine Kampagne unterstützt von einem anderen Konvent. Ich habe ja vorhin gesprochen vom Konvent für Deutschland. Es gab noch den Bürgerkonvent, der auch ähnlich wie der Konvent für Deutschland, ähnlich wie Roman Herzog mit seiner Ruckrede gesagt hat, hier, wir müssen jetzt nicht so viel jammern, sondern Ärmel hochkrempeln und loslegen. Ne? Das war so eine Strategie. Und die hat er halt auch unterstützt mit dieser Kampagne. Deutschland ist besser als jetzt, hieß die Kampagne. Die hat August von Fink auch unterstützt mit 6 Millionen Euro. Ich erzähle das halt, weil ich halt denke, dass August von Fink einer von den Familienunternehmern ist, der ist Milliardär, der halt auch gut die AfD unterstützen könnte mit Millionenbeiträgen. Das ist bisher, soweit ich weiß, nicht passiert, aber das würde ich ihm halt zutrauen, zumal der Bund Freier Bürger inzwischen vollkommen übernommen worden ist von der zivilen Koalition, also von Beatrix von Storch. Ja, also der August von Fink hat sowohl die Vorläuferpartei Bund Freier Bürger mit 6 Millionen D-Mark unterstützt, als auch den Bürgerkonvent, der jetzt auch zum Machtnetzwerk der AfD gehört. Ulrike Trebesius muss ich jetzt nicht näher darauf eingehen, das ist halt die wichtigste Frau in Schleswig-Holstein, aber ist mir sonst nicht weiter aufgefallen. Achso, außer dass Lucke wollte unbedingt, dass sie halt reinkommt und in den Zeitungen steht, ich weiß noch nicht, ob das stimmt, dass Lucke versucht hat, Ulrike Trebesius gegen Beatrix von Storch als Konkurrenz zu installieren, aber da bin ich mir nicht sicher, ob das stimmt. Markus Prezel, der ist aus Nordrhein-Westfalen. Der war eigentlich gar nicht nominiert, also nicht vom Land nominiert, der hat sich einfach so zur Wahl gestellt, hat bei der Bundesdelegiertenkonferenz eine nationalistische Rede gehalten und ist dann halt sehr gut nominiert worden, halt auf Platz 7. Also für einen Nobody, der halt nicht von der Spitze unterstützt wird, ist das halt ein sehr gutes Ergebnis. Prezel ist dann beim Bundesparteitag in Erfurt vor kurzem, ist er angetreten gegen Hans-Olaf Henkel, also wieder als Nobody. Wer kennt Prezel? Das kennt ja keiner. Hans-Olaf Henkel ist als Dauer-Talkshow-Gast eigentlich fast allen irgendwie bekannt, die einen Fernseher haben. Prezel ist gegen Hans-Olaf Henkel angetreten und hat es fast geschafft, zum stellvertretenden Sprecher gewählt zu werden gegen Hans-Olaf Henkel. Also Henkel hat 336 Stimmen gekriegt und Markus Prezel hat 300, 18 Stimmen gekriegt oder 312 Stimmen, weiß nicht, also 20 Stimmen Unterschied. Also jetzt, das war eigentlich eher ein Zufall, dass er es nicht geschafft hat. Und das erwähne ich jetzt, weil die Leute, die Prezo gewählt haben, das ist so das rechtspopulistische Spektrum innerhalb der AfD. Die haben halt versucht, ihren Mann da zu positionieren. Und das zeigt halt auch, wie die Machtverhältnisse aussehen in der AfD. Das heißt, die haben innerhalb der AfD einen ganz starken rechtspopulistischen Block. Allerdings sind die Rechtspopulisten meiner Meinung nach nicht das Problem, sondern das Problem sind die Leute wie Henkel, Adam und so weiter. Zu Prezel noch kurz, es gibt in Großbritannien die UKIP, die United Kingdom Independence Party, das ist eine rechtspopulistische Partei, die in Großbritannien jetzt gerade dabei ist, die stärkste Partei zu werden in Großbritannien, also stärker als die Tories, stärker als die Labour Party. Und die haben halt auch eine charismatische Figur, so wie das bei den meisten rechtspopulistischen Gruppierungen ist. Die haben halt immer so einen Führer. Und der Führer bei denen ist eben der Nigel Farage. Und Nigel Farage, da hat Lucke, Adam, die haben gesagt, wir wollen nicht mit der UKIP zusammengehen, wir wollen mit den Tories zusammengehen, also mit der konservativen Party. Weil die Konservativen in Großbritannien, die sind sehr euroskeptisch. Also anders als die CDU, sie sind sehr viel euroskeptischer und mit denen wollen wir zusammengehen. Die ganzen Rechtspopulisten innerhalb der AfD wollen aber mit der UKIP zusammengehen. Und der stellvertretende Sprecher damals, der von NRW, der hat sich dann mit dem Nigel Farage in London getroffen, mit dem, also großem Hintergrund, die AfD-Fahne und musste dann zurücktreten. Er hat den Druck gekriegt von der Parteispitze, musste zurücktreten, hat dann aber in Köln einen großen Auftritt dann organisiert, zusammen mit der Jungen Alternative in Nordrhein-Westfalen und haben da Nigel Farage eingeladen und da waren über 300 AfDler, also auch wieder halt eine ganz klare Opposition gegen die Führung von Lucke. Und da ist ja Markus Prezel, der jetzt im Beirat sitzt, im Vorstand der AfD, ist da halt auch hingegangen und wurde dann halt abgemahnt. Auf die Geschichte gehe ich gleich nochmal kurz ein. Also wie gesagt, Markus Prezel, es könnte sein, dass der irgendwann nur noch Karriere macht, weil er eben von den ganzen Rechtspopulisten nach oben gepusht wird. Platz 8, Mark Jong, ich weiß nicht, ob den einer kennt von euch, der ist halt hier, der kommt aus Karlsruhe, sitzt auch im Vorstand der AfD Baden-Württemberg, also die Baden-Württemberger haben wirklich viele Spitzenkandidaten in der AfD und ist hier an der Hochschule für Gestaltung, sitzt im Vorstand sogar als Assistent vom Rektor, nämlich von Peter Sloterdijk. Das ist halt der Assistent von Peter Sloterdijk. Und Mark Jong, der hat kurz vor der Bundesdelegiertenkonferenz, also kurz bevor es darum ging, wer wird jetzt halt in die Spitzenplätze gehievt, der AfD, da hat er in Cicero, in so einem konservativen Monatsblatt, hat er einen Artikel geschrieben, nämlich das Manifest der AfD. Also war gar nicht abgesprochen mit irgendwelchen anderen AfDler, er hat einfach mal das Manifest der AfD geschrieben, wo er unter anderem gesagt hat, liberal sein heißt heute mitunter auch reaktionär sein. So, das heißt, er sagt selber, man muss auch mal reaktionär sein. So, und das, wenn er das eben sagt als politischer Philosoph, dann steckt da mehr dahinter, als wenn das irgendwie ein Stammtisch, als wenn das irgendwie auf dem Stammtisch gesagt wird, weil er ganz genau weiß, was reaktionär heißt. Es gibt jetzt gerade eine ganz spannende Untersuchung von Helmut Kellershohn, der politischer Forscher, der sitzt, der macht mit beim Duisburg-Institut für Sprach- und Sozialforschung. Da hat er halt diese Rede, diesen Artikel von Mark Jong im Cicero untersucht. Und der Kellershohn ist Experte für den Jungkonservativismus in der Weimarer Republik, also für die konservative Revolution in der Weimarer Republik. Das waren keine Nazis, aber das waren Antidemokraten. Und er sagt, dass Mark Jong ganz viele Muster übernommen hat von den Jungkonservativen. Also wie gesagt, nicht von den Nazis, aber halt von einer konservativen Gruppierung, die in der Weimarer Republik sehr stark war und die antidemokratisch aufgestellt war. Und da will anscheinend Mark Jong, da knüpft er an und das ist quasi dann auch seine Politik. Und wenn er dann sagt, liberal sein heißt auch reaktionär sein, also die haben sich damals auch Reaktionäre genannt, die Jungkonservativen, dann passt das halt. Okay, soviel zu den Spitzenkandidaten. Ich komme jetzt zu den Gründern der AfD. Ja, zu den Gründern, es sind drei Gründer. Es gibt allerdings noch einen ganz wichtigen, den müsst ihr immer mitdenken, das ist der Hans-Olaf Henkel. Also die drei Gründer sind Bernd Lucke, Konrad Adam und Alexander Gauland. Es gab noch einen vierten, das war der Gerd Obernus aus der Mittelstandsvereinigung der CDU. Der war auch nur ganz kurz dabei, ist jetzt wieder zurückgegangen in die Mittelstandsvereinigung der CDU. Deswegen erwähne ich den hier nicht. Wie gesagt, ich stelle die halt vor, um zu sagen, das Problem sind jetzt nicht irgendwelche Rechten. Also das Problem sind jetzt nicht solche Leute wie jetzt in Dresden, wo jemand aus dem Vorstand von Dresden jetzt erwischt wurde von Antifa, wie er halt bei den jungen Nationaldemokraten, beim Europakongress der jungen Nationaldemokraten mit einem Ordnerbutton herumlief. So, die Leute sind nicht das Problem. Die gibt's, die sind auch problematisch. Aber das Problem, denke ich, das sind eben diese drei Leute. Oder die, nicht nur diese drei Leute, sondern die Politik, die diese Leute verfolgen, die ich jetzt halt darstellen werde. Also Alexander Gauland habe ich noch nicht vorgestellt. Alexander Gauland war mal in der CDU und war Staatssekretär in Hessen. Und wenn die AfD jetzt Regierungsverantwortung hätte und die hätten Ministerposten, dann wäre Alexander Gauland entweder Außenminister oder Verteidigungsminister. Das heißt, der steht so für die Außenpolitik der AfD. Bernd Lucke ist Volkswirtschaftsprofessor aus Hamburg, sehr christlich und fromm, also Kirchgänger und Calvinist. Und der hat zusammen mit zwei anderen Volkswirtschaftsprofessoren aus Hamburg den sogenannten Hamburger Appell 2005 veröffentlicht. Der wurde unterschrieben von 100 weiteren Volkswirtschaftsprofessoren und einige dieser Volkswirtschaftsprofessoren, die tauchen bei der AfD jetzt wieder auf in Führungspositionen. Entweder im wissenschaftlichen Beirat oder als Landeschefs und so weiter. Und der Hamburger Appell, der wurde nach der Agenda 2010, also nach den Hartz-IV-Gesetzgebungen veröffentlicht. Das ist wichtig, weil diese Hartz-IV-Gesetzgebung, das ist ja der schärfste soziale Einschnitt in Deutschland, der nicht nur dafür gesorgt hat, dass die Arbeitslosen, dass es denen immer dreckiger geht und dass es da eine Verfolgungsbetreuung gibt, sondern die Hartz-IV-Gesetzgebung haben ja auch dazu geführt, dass es in eine Niedriglohnpolitik in Deutschland gibt. Und das ist halt nach diesem schärfsten sozialen Einschnitt, das ging denen nicht weit genug, diesen Wirtschaftsprofessoren. Die haben gesagt, das geht trotz Hartz IV weiter bergab in Deutschland, der Wirtschaft geht es immer schlechter und das muss halt verändert werden. Das Originalzitat: Die unangenehme Wahrheit besteht deshalb darin, dass eine Verbesserung der Arbeitsmarktlage nur durch eine niedrigere Entlohnung der ohnehin schon Geringverdienenden, also durch eine verstärkte Lohnspreizung, möglich sein wird. Eine Abfederung dieser Entwicklung ist durch verlängerte Arbeitszeiten, verminderten Urlaubsanspruch oder höhere Leistungsbereitschaft möglich. Dafür steht halt Bernd Lucke. Das war jetzt der harmlose Teil des Hamburger Appells. Der krassere Teil ist, eine Kompensation der Geringverdienenden durch den Sozialstaat ist in gewissem Umfang möglich. Aber dafür muss die Sozialpolitik von Lohnersatzleistungen zu Lohnzuschüssen wechseln. Das deutsche System der Lohnersatzleistung von der Sozialhilfe über das Arbeitslosengeld bis zur subventionierten Frührente erzeugt Lohnansprüche, die der Markt nicht mehr befriedigen kann. Das heißt, komplette Abschaffung der Sozialhilfe, einschließlich Frühverrentung, alles weg. So, ne? Und das sind diese beiden Punkte. Die Geringverdienenden müssen weniger verdienen, da müssen die Löhne noch weiter runter, die müssen halt mehr leisten, die müssen nicht so oft Urlaub machen und Sozialhilfe muss komplett gestrichen werden. So, das wurde eben nicht nur von dem Lucke dann geäußert, der hat das Ganze initiiert, sondern es wurde von einigen, es gibt da 7 Volkswirtschaftsprofessoren, die wichtige Funktionen haben in der AfD, die das damals mit unterschrieben haben. Es wird dann immer wieder gesagt, ich diskutiere ja häufiger auch mit AfDlern, ich war gestern in Saarbrücken, da waren so 5 bis 10 AfDler da, und die versuchen das immer zu relativieren, die sagen dann, ja, das ist doch von 2005 oder das ist aus dem Kontext gezogen und so weiter und wir haben ja heute ganz andere Zeiten. Dazu ist zu sagen, wenn wir heute andere Zeiten haben, dann heißt das ja, auch ohne diesen Hamburger Appell, ohne diese Umsetzung, ohne die Abschaffung der Sozialhilfe, sind wir ja aus der Krise rausgekommen, also in der Logik jetzt von dieser Denkweise. Das heißt, das war gar nicht nötig gewesen, was sie da gefordert haben. Andererseits ist es so, dass Lucke letztens halt noch gefordert hat, dass Sozialhilfe abhängig gemacht wird davon, ob man in erheblichem Maße vorher Steuern gezahlt hat. Also Sozialhilfe sollen nur die Leute bekommen, das ist ein Geben und Nehmen, nur die Leute, die ja vorher in erheblichem Maße Steuern gezahlt haben, haben dann das Recht, auch Sozialhilfe zu bekommen. Also Hauptschüler, die halt nach der Schule keinen Job kriegen, die haben kein Recht auf Sozialhilfe, weil die ja keine Steuern eingezahlt haben. Das ist jetzt ein bisschen abgefedert worden. Also jetzt steht halt in dem Europawahlprogramm drin, dass es nur für Ausländer gilt. Also Ausländer, die keine Steuern eingezahlt haben, sollen keine Sozialhilfe bekommen. Gut, soviel zu Bernd Lucke. Das, also jetzt bezogen auf den Hamburger Appell, ich könnte noch sehr viel mehr zu Bernd Lucke erzählen, mit seinen Entartungsthesen, Bodensatz, spricht halt auch von einem sozialen Bodensatz oder Er sagt auch, dass er ist halt dagegen, dass die Schulen zusammengeführt werden. Also auch, er ist auch dagegen, dass Hauptschulen und Realschulen zusammengeführt werden, weil die schlecht erzogenen Hauptschüler, Originalzitat, dann die Realschüler runterziehen. Das muss verhindert werden, das muss alles schön selektiert sein. So, also Bernd Lucke. Gut, Konrad Adam, auch ein Gründer, auch ein Sprecher der AfD. Der hat kurze Zeit später einen Artikel geschrieben in der Welt. Also Konrad Adam, da könnte ich zahlreiche Artikel nehmen. Also ich habe jetzt nur zwei Stück rausgesucht. Der heißt, warum soll ich für Sie bezahlen? Also ein Jahr später, nach dem Hamburger Appell. Und der macht dann eine Rechnung auf. Und in der Rechnung heißt es, 38 Millionen Erwerbstätigen, stehen rund 20 Millionen Rentner und Pensionäre, 8 Millionen Behinderte, 6 oder 7 Millionen Arbeitslose und 2 Millionen Studenten gegenüber. Leute, die es als ihr gottgewolltes Recht betrachten, von dem zu leben, was andere für sie aufbringen müssen. Also darüber beschwert er sich, ne, dass Behinderte das als ihr gottgewolltes Recht sehen, dass andere für sie arbeiten müssen. Dass er für sie bezahlen muss. Das geht quasi genau in die gleiche Richtung wie der Hamburger Appell, nur noch mal ein bisschen blumiger ausgedrückt. Er spricht dann halt von einer Rentner- und Empfängermentalität, die wir uns nicht mehr leisten können. Und die Leute halt, die ständig so einen Hunger nach sozial genannter Gerechtigkeit haben, die werden irgendwann auch merken, dass es so nicht weitergeht. Ein bisschen später, 5 Monate später, hat er einen Artikel geschrieben, auch in der Welt, also nicht in so einer Provinzzeitung, sondern in der Welt, wer soll wählen? Dazu gibt es eine Vorgeschichte. Und zwar beziehen sich halt einige neoliberale Wirtschaftsprofessoren auf einen Volkswirtschaftsprofessor, der in den 50er, 60er Jahren geschrieben hat, Friedrich August von Hayek. Und die nennen sich dann auch selber Hayekaner. Das ist also eine ganze Schule. Es gibt auch ganz viele Hayek-Gruppen. Also es sind Gruppen, die sich auf Hayek beziehen. Es gibt in allen möglichen Städten, vielleicht auch in Karlsruhe, Hayek-Gruppen. Marc Jong greift jetzt in seinem neuen, ich habe mir das gerade nochmal angeguckt, in seinem Vorlesungsverzeichnis, geht es auch um Hayek. Also er beschäftigt sich auch mit Hayek. Hayek hat in seinem Hauptwerk damals geschrieben, man könnte so argumentieren, dass die Menschen, die Geld vom Staat erhalten, dass die nicht auch noch wählen sollen dürfen. Weil Menschen, die Geld vom Staat erhalten, sind ja potenziell korrupt. Weil wenn die wählen, dann können die ja sagen, wir wollen noch mehr Geld vom Staat. Deswegen könnte man so argumentieren, dass die Leute, die schon Geld vom Staat erhalten, nicht auch noch wählen sollen dürfen. Ne? Weil das müssen sich schon entscheiden, entweder oder. Geld vom Staat oder wählen, beides zusammen ist aber ein bisschen viel, ein bisschen zu viel des Guten. Aber er hat damals gesagt, so könnte man argumentieren. Es gibt jetzt Hayekaner, ein Magazin, wo so die Hayek-Positionen aufgegriffen werden. Man spricht auch von der österreichischen Schule, wo diese Positionen aufgegriffen werden, das sind, die nennen sich auch Marktlibertäre oder Rechtslibertäre, wenn die das mit konservativen Ansichten noch verbinden, Rechtslibertäre, das ist eigentümlich frei. Eigentümlich frei ist ein Magazin, wird herausgegeben von André Lichtschlag. André Lichtschlag hat, der ist übrigens ganz rührig, der hat auch eine Reihe, die nennt sich Lichtschlag der Edition Sonderwege, wo auch Bücher erscheinen. Ein Buch ist gerade, läuft ganz gut, das ist von Akif Pirinci, Deutschland von Sinn. Das ist halt auch im Lichtschlag Edition Sonderwege erschienen, also bei Lichtschlag halt. Lichtschlag hat eine Sonderausgabe oder eine Schwerpunktausgabe gemacht, der eigentümlich frei zum Thema Demokratie, und hat da die Parole ausgegeben, Freiheit statt Demokratie. So wie die CDU sagt, Freiheit statt Sozialismus, so sagen die Libertären, um Lichtschlag halt Freiheit statt Demokratie. Freiheit und Demokratie sind nicht miteinander zu vereinbaren. Man kann nicht beides gleichzeitig haben, entweder Freiheit oder Demokratie. Und die Libertären sagen, dann sind wir halt für Freiheit auf Kosten der Demokratie. Es gibt da auch Hans Hoppe heißt er, glaube ich. Also Hoppe auf jeden Fall mit Nachnamen, bei dem Vornamen bin ich mir immer unsicher. Auch so ein Professor ist er, glaube ich, sogar. Der bezeichnet sich als Marktanarchist und ist für die Einführung der Monarchie. Und, also von dem gibt es halt auch, also das vereinbaren die auch. Ne? Die bezeichnen sich als liberal, als libertär, sagen aber Demokratie steht halt der Freiheit im Weg. Der Lichtschlag, der hatte in der Welt, hatte der einen Artikel geschrieben mit der Überschrift, entzieht den Netto-Staatsempfängern das Wahlrecht. Und er hat damals argumentiert, der hat sich damals auf Hayek bezogen und meinte, man kann nicht mehr so argumentieren, wie Hayek das damals gemacht hat. Wer Geld vom Staat erhält, der darf nicht wählen. So kann man nicht mehr argumentieren, so muss man argumentieren heutzutage in Zeiten der Globalisierung. Und hat das dann begründet und das war halt ein Artikel in der Welt. Der wurde allerdings nicht ernst genommen. Es gab ganz viele, die gesagt haben, das ist eine Provokation. So ähnlich wie jetzt auch bei dem Akif Pirinci. Der wird jetzt ja auch, oder wird jetzt auch versucht, den als Clown darzustellen. Also Akif Pirinci, wer den nicht kennt, der hat gerade, das ist der Krimi-Autor von Philly Day, oder diese Katzenkrimis. Und der spricht halt, also ich sage mal, das ist der Sarrazin für noch Dümmere. Der macht halt, also er spricht halt von rot-grün versiffter Politik oder von so einer Ökomist-Energie. Ne? Also der, und so tritt er auch in Fernsehshows auf, also völlig ohne Argumente, einfach nur nochmal noch weiter tabubrechend. Genau, wegen Provokationen. Also auch da wird ja gesagt, ja, das ist halt ein Clown, das ist ein Anarchist, dieser Pirinci. Ne? Aber es wird überhaupt nicht ernst genommen, dass der politische Parolen hat und dass er auch von der AfD aufgenommen wird. Es gibt jetzt in Nürnberg, kurz vor der Europawahl, macht eben die AfD in Nürnberg zusammen mit dem Pirinci eine Veranstaltung. Also das geht schon Hand in Hand. Oder ich habe jetzt gestern in Saarbrücken, bin ich halt spazieren gegangen und da habe ich einen so einen Typen gesehen, der hat dieses Pirinci-Buch in der Hand. Und zufällig saß dann später in der Veranstaltung, hat sich als AfDler zu erkennen gegeben. Also Saarbrücken scheint sehr klein zu sein. Also das geht schon Hand in Hand. Und so ähnlich war das mit der Provokation eben auch bei Lichtstark. Das wurde gar nicht ernst genommen, wenn jemand sagt, entzieht den Leuten, die Geld vom Staat erhalten, das Wahlrecht. Das nimmt dann keiner ernst. Und dann da ist dann der Konrad Adam aufgetreten, 2-3 Wochen später mit seinem Artikel »Wer soll wählen?« Und der hat seinen Artikel damit eingeleitet, dass er meinte, das ist nicht als Provokation gemeint, sondern es ist ernst gemeint. Also Konrad Adam schreibt auch bei der Eigentümlich frei mit, das ist ernst gemeint. Und der hat es dann auch nochmal versucht zu legitimieren. Und das war dann der Artikel, wer soll wählen? Und Adam versucht das dann zu legitimieren mit der Geschichte. Also irgendwann ist ja das Wahlrecht eingeführt worden. Das Wahlrecht war aber erst noch begrenzt. Wir hatten dann ja auch dieses Drei-Klassen-Wahlrecht und ursprünglich war das Wahlrecht gekoppelt am Besitz. Und das Originalzitat, nur der Besitz schien eine Garantie dafür zu bieten, dass man vom Wahlrecht verantwortlich Gebrauch machte. Ja, also die Logik dahinter ist, wer Besitz hat, der hat Verantwortung. Und wer Verantwortung hat, der wählt auch verantwortlich. Wer keinen Besitz hat, hat keine Verantwortung. Und wer keine Verantwortung hat, der wählt auch nicht verantwortlich. So, das ist die Logik. Erst später, mit dem Aufkommen der industriellen Revolution und seiner hässlichsten Folge, der Massenarbeitslosigkeit, ist die Fähigkeit, aus seinem eigenen Vermögen für sich und die Seinen zu sorgen, als Voraussetzung für das Wahlrecht entfallen. Also das allgemeine Wahlrecht wurde eingeführt. Ob das ein Fortschritt war, kann man mit dem Blick auf die Schwierigkeiten, die der deutschen Politik aus ihrer Unfähigkeit erwachsen sind, sich aus der Fixierung auf unproduktive Haushaltstitel wie Rente, Pflege, Schuldendienst und Arbeitslosigkeit zu befreien, mit einigem Recht bezweifeln. Denn das Übergewicht der Passiven lähmt auf die Dauer auch die Aktiven und zerstört den Willen zur Zukunft, indem es die Kräfte des Landes zur Finanzierung von Vergangenheiten einspannt und verbraucht. Also das heißt, allein schon mit der Fragestellung, wer soll wählen, stellt Konrad Adam das Grundgesetz in Frage, nämlich das allgemeine Wahlrecht. Das allgemeine Wahlrecht, beim Grundgesetz kann man nochmal unterscheiden. Es gibt einige Sachen, die können geändert werden mit einer Zweidrittelmehrheit und es gibt einige Sachen, die können nicht geändert werden. Und das allgemeine Wahlrecht gehört zu den Sachen, die nicht geändert werden können. Wer das allgemeine Wahlrecht angreift, der ist eigentlich verfassungsfeind. So. Und er stellt das ja nicht nur in Frage, indem er die Frage stellt, sondern er beantwortet die noch in einer bestimmten Art und Weise. Nämlich, seit wir das allgemeine Wahlrecht haben, seit jeder wählen kann, lähmen die Passiven die Aktiven. Und das als Antwort halt auf Lichtschlags Forderung, entzieht den Netto-Staatsempfängern das Wahlrecht. Also Adam sagt hier implizit, also indirekt, dass eben die Leute, die keinen Besitz haben, gefälligst auch nicht wählen sollen, dürfen. Gut, kommen wir zum Dritten im Bunde, Alexander Gauland. Wie gesagt, er wäre halt jetzt Außenminister, Verteidigungsminister. Der hat, das ist jetzt ein jüngerer Artikel von 2012, warum sich die Deutschen mit Gewalt so schwer tun. Da geht es halt um die Angst der Deutschen vor militärischer Gewalt. Und er sagt, das hängt ja auch zusammen mit dem Nationalsozialismus, ist ja auch verständlich so, aber daraus müssen wir aus diesem Schuldkomplex müssen wir uns allmählich befreien. Statt also immer von Neuem die pazifistische Melodie zu singen, wäre es klug, eine politische zu intonieren, weil eben militärische Gewalt nicht an sich schlecht, sondern nur als falsche Politik schlecht ist. Das aber setzt voraus, dass die Deutschen wieder eine Tatsache der Weltgeschichte akzeptieren lernen, die Bismarck in seiner ersten Regierungserklärung als preußischer Ministerpräsident 1862 in die berühmten Worte fasste: Nicht durch Reden und Majoritätsbeschlüsse, also Mehrheitsbeschlüsse, werden die großen Fragen der Zeit entschieden. Das ist der große Fehler von 1848 und 1849 gewesen, sondern durch Eisen und Blut. Also Eisen eben militärische Aufrüstung und Blut eben das Adelsgeschlechter, heute würde man sagen Gene. Darauf bezieht sich halt der Gauland positiv auf diese Rede. Und zu dieser Rede ist zu sagen, die ist gehalten worden, als es damals einen Pakt gegeben hat zwischen dem Parlament. Also im Parlament gab es ja damals, war das Dreiklassenwahlrecht, da saßen jetzt keine Arbeitnehmervertreter drin oder so, sondern das waren eben, im Parlament saßen quasi die Leute, die Unternehmensvertreter waren, und das waren Liberale, und auf der anderen Seite war dann der Kaiser. Jetzt nicht wie in Großbritannien jetzt der Kaiser, die Königin, sondern der Kaiser hatte tatsächlich Macht, ne? Der hatte wirklich was zu sagen, und die hatten einen Patt, und also Wilhelm I. und die Liberalen. Und es ging um die Aufrüstung. Also der Wilhelm I. der wollte aufrüsten, er wollte einen Angriffskrieg führen, brauchte dafür Geld. Und die Liberalen haben gesagt, nee, das können wir uns jetzt nicht leisten, wir brauchen das Geld für irgendwelche anderen Sachen. Infrastruktur, keine Ahnung. Denn das ist halt aufeinander geknallt. Und da hatte Bismarck seinen ersten großen Auftritt und hat dann gesagt, wenn es da halt einen Pakt gibt zwischen Parlament und Souverän, dann hat der Souverän das Recht und dann muss der Souverän sich durchsetzen. Kurze Zeit später ist das Parlament dann aufgelöst worden und Wilhelm I. konnte dann halt seinen Angriffskrieg führen. Das hat dann nochmal eine Konsequenz gehabt, weil die Liberalen haben da, einige Liberale haben gemerkt, sie kommen so nicht weiter. Sie müssen halt sich den Machtfaktor näher wieder annähern, wenn es sich über das Parlament geht. Dann haben sie halt gesagt, wir müssen uns, können nicht einfach jetzt nur die Unternehmer vertreten, sondern wir müssen halt auch Kompromiss schließen mit dem Adel, also mit diesem ostelbischen Junkertum, und daraus sind dann die Nationalliberalen entstanden. Also nationalliberal, das Wort kann man auch auseinandernehmen, liberal steht dann halt für marktwirtschaftliche Freiheit und national dann eben für ständische, nationale, konservative Interessen gegen Demokratie. Bei diesem Nationalliberalismus, darauf bezieht sich der Gauland auch direkt. Gauland hat Artikel geschrieben, wo er sagt, die AfD, das sind Nationalliberale. Und der Nationalliberalismus, den gibt es eigentlich seit 1945 nicht mehr. Der ist, es gab immer wieder Bestrebungen innerhalb der FDP. Da gab es Nationalliberale, die versucht haben, den Nationalliberalismus wieder zum Leben zu erwecken. Alexander von Stahl zum Beispiel, der war ein Nationalliberaler. Und die ganzen Nationalliberalen, die sind jetzt halt rübergegangen in die AfD. Die versuchen jetzt halt mit der AfD eine neue Politik zu gestalten, die eben nationalliberal ist. Okay, das sind die drei Gründer der AfD, und da wird halt deutlich, dass eben das Problem der AfD, das sind jetzt nicht die Rechtspopulisten. Oder die sind auch ein Problem, aber halt, es gab jetzt zum Beispiel eine Broschüre in Auftrag gegeben von der Heinrich-Böll-Stiftung mit der Fragestellung, ist die AfD rechtspopulistisch? Das hat Alexander Häusler, ein Rechtsextremismusforscher, hat die Studie gemacht, und der hat das auch sehr gut gemacht. Inhaltlich ist sie einwandfrei, aber die Fragestellung, da kann er auch nichts dafür, die Fragestellung, die ist halt verkürzt, weil eben die Fragestellung, wenn man nur fragt, ist die AfD, sind das jetzt Rechtspopulisten, dann greift man nicht das eigentliche Problem, so, dann ist das halt verkürzt. Wobei es gut sein kann, dass sich die Rechtspopulisten durchsetzen in der AfD, aber das wäre in meiner Meinung nach auch das Ende der AfD, weil dann hätten wir halt eine neue Partei wie die Freiheit oder wie Pro Deutschland oder Pro NRW, und die würden dann halt wieder auf ihre 1-2% zurückfallen. Und die Stärke der AfD hat sie eben dadurch, dass sie einerseits diesen wirtschaftsnahen Flügel hat, eben diesen Henkel-Flügel, und auf der anderen Seite eben diese Rechtspopulisten. Wobei Henkel eben nicht auch von seinen Vorstellungen her nicht ungefährlicher ist als die Rechtspopulisten, weil Henkel ist einer der schärfsten Verteidiger von Thilo Sarrazin und sagt auch, Thilo Sarrazin ist alles richtig, was er gesagt hat, da gibt es nichts dran zu kritisieren, das ist alles mit Fakten abgesichert. Also Henkel ist durchaus auch mit rassistischen Positionen einverstanden. Ich habe ja jetzt schon mehrfach gesagt, dass ein Problem eben diese Zweischrittigkeit ist, die die einige Leute anstreben in der AfD. Ich mache das jetzt nochmal deutlich an den Landesvorsitzenden der AfD in Nordrhein-Westfalen. Und dazu gehe ich jetzt nochmal zurück auf diese Veranstaltung mit Nigel Farage. Also Nigel Farage wurde halt eingeladen von Sven Tritschler. Das ist halt der Sprecher der Jungen Alternative Nordrhein-Westfalen. Jungen Alternativen, das ist nicht der Jugendverband der AfD, informell schon, aber offiziell noch nicht. Die sind noch nicht offiziell anerkannt als Jugendverband, das heißt, sie können machen, was sie wollen, die müssen das nicht abstimmen mit der AfD, aber informell sind sie ja natürlich schon der Jugendverband. Und Sven Tritschler, der kam auch aus der FDP und das war der Sprecher des Gustav-Stresemann-Clubs in der FDP und der Gustav Stresemann war einer der letzten Vertreter des Nationalliberalismus in der Weimarer Republik. Und die haben sich natürlich deswegen auch Gustav Stresemann Club genannt, weil sie damit eben diese nationalliberale Politik auch vertreten wollten. Also auch Sven Tritschler ist halt ein Nationalliberaler, ein Rechtsliberaler. Der hat offiziell den Nigel Farage, also den hier eingeladen. In Anführungszeichen ein guter Redner, wird zumindest immer gesagt. Also ist halt ein Populist, ne? Das hier ist Martin Renner, das war mal stellvertretender Sprecher der AfD, der musste zurücktreten, zieht aber immer noch die Fäden im Hintergrund. Der hat eigentlich jetzt auch den Nigel Farage nach Köln eingeladen. Offiziell war das dann die JA, aber eigentlich war es Martin Renner. Dann Markus Brezler, bin ich auch schon drauf eingegangen, der hatte jetzt eine Abmahnung gekriegt vom Bundesvorstand und nach dieser Abmahnung ist der Landesvorstand NRW aus Protest gegen Lucke zurückgetreten. Ich glaube, sie sind sogar ausgetreten. Und jetzt ist halt wieder ein neuer Landeschef gewählt worden. Und das ist halt der Hermann Behrendt. Hermann Behrendt, zu dem hatte ich schon was geschrieben, als er noch Beirat war. Ich hatte aber nicht gedacht, dass der jetzt eine Karriere macht. Also das hätte ich der AfD nicht zugetraut, dass sie den eine Karriere machen lassen. Der ist halt nach und nach aufgestiegen. Der war erst Beirat, dann war der stellvertretende Sprecher und jetzt ist er Sprecher des größten Landesverbandes der AfD. Und der ist deswegen problematisch, meiner Meinung nach, aber ihr könnt ja selber gleich gucken, ob ihr den auch problematisch findet. Der hat nämlich ein Buch geschrieben, das heißt Mandative Demokratie. Das Buch hat er im Dezember 2011 verfasst. Das gibt es auch im Internet. Wenn ihr googelt, könnt ihr das auch finden. Ich habe die heftigsten Thesen in meinem Blog, ich habe das ganze Buch durchgearbeitet, ich habe die heftigsten Thesen rausgeschrieben. Und er sagt, die parlamentarische Demokratie muss abgeschafft werden, im ersten Schritt, um dann halt das Streikrecht abzuschaffen, den Kündigungsschutz abzuschaffen, die betriebliche Mitbestimmung einzuschränken, die Rente mit 70 einzuführen und Arbeitszwang für Arbeitslose einzuführen. Aber um das durchsetzen zu können, das sind ja unpopuläre Maßnahmen, um diese unpopulären Maßnahmen durchsetzen zu können, muss zuerst die parlamentarische Demokratie abgeschafft werden. Es soll halt eine Regierung direkt gewählt werden, die dann ohne Parlament einfach alles durchsetzen kann. Das ist halt so die Idee von dem Hermann Behrendt, das geht dann noch weiter. Er sagt halt, wir haben jetzt ja die Wehrpflicht ist ja ausgesetzt und das könnte man jetzt dann nutzen, um ein Dienstjahr für 18-jährige junge Männer und Frauen einzuführen. Und diese 18-Jährigen sollen dann aber jetzt nicht einfach nur Alterspflege machen, sondern man könnte dann einen Ordnungsdienst rekrutieren aus diesen 18-Jährigen. Und dieser Ordnungsdienst soll dann halt bei Demonstrationen eingesetzt werden, die ja dann zu erwarten sind, wenn das Streikrecht abgeschafft wird. Und zwar mit der Begründung, dass die Demonstranten sich halt zurückhalten würden, wenn da halt nicht Berufspolizisten Ordnungsdienst machen, sondern wenn da halt 18-jährige Zwangsverpflichtete Ordnungsdienst machen. Das sind halt die Vorstellungen von Hermann Behrendt, der jetzt vor kurzem, letzten Monat, zum Sprecher des größten Landesverbandes der AfD gewählt worden ist. Ich habe an der Uni Münster, ich bin an der Uni Münster und da ist auch der Alexander Dilger, auch einer von diesen neoliberalen Wirtschaftsprofessoren, der auch den Hamburger Appell unterschrieben hat. Und der Alexander Dilger, das ist eigentlich so der Liberale noch, einer der letzten Liberalen in der AfD, allerdings auch neoliberal, der führt auch eine Haie-Gruppe in Dortmund. Also auch jetzt nicht unbedingt jemand, den ich wählen würde, aber schon was so Sachen angeht wie Homo-Ehe oder Ausländerfragen, solche Sachen, da ist er halt liberal, ne? Der kommt jetzt aus der FDP. Und der macht einen Blog und da habe ich letztens ihn gefragt, wie er denn jetzt dazu steht, dass jetzt der Hermann Behrendt gewählt worden ist, jetzt quasi sein Sprecher auch ist. Und er hat dann gesagt, ja, das muss man halt trennen, das ist seine Privatmeinung. Und dann hat sich der Hermann Behrendt selber auch auf diesem Blog zu Wort gemeldet und hat sich darüber beschwert, dass dieser unsägliche Camper sich schon wieder da einmischt. Und es wäre doch ganz klar zu erkennen, dass mandative Demokratie nur ein Gedankenexperiment ist. Und ich konnte ihn dann aber selber mit seinen eigenen Zitaten widerlegen, weil er schreibt halt in seinem, er hat dann gesagt, mandative Demokratie, ich hatte den Untertitel nicht gelesen, im Untertitel steht eine Utopie. Da musste ich ihn erstmal korrigieren, weil im Untertitel steht eine Realutopie. Und das ist eben kein Gedankenexperiment. Gedankenexperimente kann man halt machen, um dann zu gucken, um sich Sachen auszumalen. Sondern das ist eine Programmatik. Das ist tatsächlich eine Programmatik. Er schreibt selber, welche Schritte notwendig sind, um sukzessive, also Schritt für Schritt für Schritt, die Verfassung so zu ändern, dass, dass eben seine Utopie verwirklicht wird. Unter anderem hat er im Vorwort geschrieben, Dezember 2011, dass er eben diese Sachen schreiben kann, weil er niemand verpflichtet ist. Er ist ja nicht in der Partei. So, jetzt ist er in der Partei. Jetzt muss er natürlich vorsichtig sein. Und er hat in dem Buch auch geschrieben, es wäre sinnvoll, eine Partei zu gründen, weil bei den Grünen hat sich das ja gezeigt, dass eine Minderheit eben auch ihre Ideen über eine Partei populär machen kann und auch durchsetzen kann in der Gesellschaft. Und so stellt er sich das halt auch vor. Und ich denke halt, er hat das wirklich vor, Schritt für Schritt seine Ideen durchzusetzen. Unter anderem auch, das war dann auch nochmal ein Interview, was er mit einer Zeitung gegeben hat, wo er gesagt hat, er würde jetzt sehr gerne, dass der Bundeskanzler, die Bundeskanzlerin direkt gewählt werden kann. Das ist jetzt noch nicht möglich, aber deswegen müssen jetzt erstmal die Ministerpräsidenten direkt gewählt werden. Und da ist er halt wieder konform mit diesem Konvent für Deutschland, die das eben auch fordern. Ja, ist auch der Konvent für Deutschland, die fordern halt Direktwahlen. Die sagen, wir müssen halt den Bundespräsidenten direkt wählen. Wenn wir aber schon uns die Mühe machen, den Bundespräsidenten direkt zu wählen, dann muss sich das ja auch lohnen. Das heißt, dann muss der Bundespräsident auch eine größere Machtfülle haben. Dann muss der Bundespräsident das Parlament schneller auflösen können oder auch Gesetze halt ablehnen können, als dass er das jetzt schon kann. Was dann noch gefordert wird, jetzt gehe ich mal wieder weg von dem Behrendt, bei Hans-Olaf Henkel. Achso, noch ein Satz zu dem Behrendt. Die Sprache, die er hat, die ist halt angelehnt an diesem Bürgerkonvent. Also jetzt nicht ein Konvent für Deutschland, sondern ein Bürgerkonvent von Meinhard Miegel, der hat damals ein Buch geschrieben. Und der bezieht sich ständig auf diesen Meinhard Miegel. Also das sind auch Vernetzungen, die ständig wieder auftauchen. Es ist halt nicht jetzt, dass er sich das nur im Kopf ausgedacht hat. Und er spricht eben davon, es wäre wichtig, die parlamentarische Demokratie abzuschaffen, um dann effektiver gegen Arbeitsscheue, wortwörtliches Zitat, um Migration der Falschen vorzugehen. Und das ist eine Denkfigur, die eben sagt, die Demokraten, die Parlamentarier, die Parteipolitiker heute, die können nicht durchgreifen. Die müssen Rücksicht nehmen auf die Partei. Gleichzeitig können sie sich auch hinter Parteien verstecken. Die sind halt nicht aufrecht. Und das sind Gedankenmuster, die habe ich halt auch gefunden bei Adolf Hitler. Ich habe Mein Kampf gelesen und in Mein Kampf bezeichnet sich Adolf Hitler als Demokrat. Und er unterscheidet aber zwei Formen von Demokratie. Er sagt, es gibt einerseits die germanische Demokratie. Die germanische Demokratie funktioniert so, dass das Volk sich seinen Führer selbst wählt. Und dieser Führer, das muss dann auch eine gestandene Persönlichkeit sein, ein Germane, ein Arier, ein nordischer Mann, der dann an denen alles abprallt, der für seine Sachen einsteht. Auf der anderen Seite gibt es dann die jüdische Demokratie. Und die jüdische Demokratie, die ist eben durch Parlamentarismus und durch Parteien gekennzeichnet, wo sich die kriecherischen Parlamentarier dann hinter den Parteien verstecken und gar nicht greifbar sind. Ne, das sind halt Gedankenmuster, die eben auch schon bei der NSDAP auftauchten, die jetzt eben von Leuten von der AfD wieder hervorgeholt werden unter dem Label direkte Demokratie. Also direkte Demokratie darf auf gar keinen Fall verwechselt werden mit Basisdemokratie. Basisdemokratie, das ist dann, da geht es eben darum, tatsächlich mit imperativen Mandaten von unten nach oben Ideen halt umzusetzen. Bei direkter Demokratie, so wie das hier verstanden wird, ein Fremdwort dafür ist Bonapartismus. Also direkte Demokratie, wie sie hier verstanden wird, heißt, es gibt halt Führer in der Gesellschaft und diese Führer, die müssen dann halt vom Volk erwählt werden. Oder die Führer erwählen sich vielleicht auch ihr Volk, also vielleicht auch so rum. Keine Ahnung, jedenfalls diese ganzen Parteien, die stören nur, die bremsen, die sorgen dafür, dass die Passiven eben die Aktiven lähmen. Nochmal kurz zu Hans-Olaf Henkel, der greift jetzt halt auch massiv Parteienstiftungen an. Also das ist jetzt halt eine neue Idee, dass er sagt, Parteienstiftungen haben eigentlich keine Legitimation, das sind Lobbygruppen, die mit Steuergeldern bezahlt werden. Dahinter steckt die Idee, wiederum Parteien schwächen, aber gleichzeitig auch eben dafür zu sorgen, also wenn es keine Parteienstiftung mehr gibt, dann sind automatisch die Unternehmensstiftungen wichtiger. Allein schon, wenn man sich anguckt, wer Stipendiaten an der Uni, das sind ganz oft, Stipendiaten an der Uni sind ganz oft Stipendiaten bei Parteien. Wenn es keine Parteienstiftung mehr gibt, dann gibt es halt nur noch die Studienstiftung des Deutschen Volkes, Hans-Böckler-Stiftung, der Rest sind Unternehmensstiftungen. Ja, dass man dann direkt von Unternehmen dann halt gefördert wird. Ich wollte noch ganz kurz zeigen, wie sich das Ganze entwickelt hat. Das hatte ich ja schon angedeutet. Dieser Eisberg, also ich gehe davon aus, dass wir in Deutschland eben ein sehr ungleichzeitiges Land sind, dass eben der Kapitalismus als technologische, also sich technologisch ständig weiterentwickelt hat. Da ist Deutschland führend oder war auch immer führend seit Mitte des 19. Jahrhunderts. Aber in Deutschland hat es nie eine Revolution gegeben, die geklappt hat. Das war schon bei den Bauernkriegen so. Die Bauernkriege haben Aufstände gemacht und die wurden zerschlagen. Und das hat nicht nur dafür gesorgt, dass Deutschland stehen geblieben ist, sondern Deutschland wurde zurückgeworfen. Wurde sozial zurückgeworfen. Alle Errungenschaften, die es bis dahin gab, wurden dadurch, dass die Bauern verloren haben gegen die Adligen, wurden sie halt zurückgeworfen. Ähnlich dann 1848 mit den bürgerlichen Aufständen. Auch da haben die Aufständischen verloren und das hat dann zu der Restauration geführt. Also im Bauernkrieg zu einer Refeudalisierung, dann 1848 mit dem Verlust zu einer Restauration. Also Deutschland ist immer zurückgeworfen worden und das hat zu einer Ungleichzeitigkeit geführt, wo einerseits Deutschland das führende Land war, was Maschinenbautechnik angeht und so weiter, oder auch von Physik und so weiter, und gleichzeitig aber sozial noch total feudal war von den Herrschaftsstrukturen. Das wurde halt dargestellt, unter anderem von Heinrich Mann damals, der hat geschrieben, der Untertan. Genau vor 100 Jahren ist das herausgekommen, der Untertan. Und das ist auch ganz spannend, weil vor 100 Jahren ist ja auch der Erste Weltkrieg losgegangen. Der hat quasi die Leute gekennzeichnet, die für diesen Ersten Weltkrieg verantwortlich waren. Und ich denke, die AfD, die wird jetzt auch nach 100 Jahren Erster Weltkrieg beginnen, wird die auch das thematisieren. Also ich denke, da kommt einiges auf uns zu, so mit 100 Jahren Erster Weltkrieg, wo dann gesagt wird, Deutschland war gar nicht schuld am Ersten Weltkrieg und Deutschland ist aber dafür verurteilt worden mit den Versailler Verträgen. Und dann ist es ja auch kein Wunder, dass dann der Nationalsozialismus entstanden ist, weil wenn die Deutschen so ungerecht behandelt wurden. Also ich denke, so wird es auch von der AfD aufgegriffen werden. Zu diesen Ungleichzeitigkeiten, weil eben die Deutschen eben nicht, also eine ganz andere Demokratietradition haben als Frankreich, England, Vereinigte Staaten, also eine noch sehr viel schlechtere Demokratiekultur, haben die Alliierten nach 1945 gesagt, Deutschland soll auf gar keinen Fall eine Präsidialdemokratie haben, also auf gar keinen Fall eine Demokratie, wo der Führer, wo der Präsident direkt gewählt wird, sondern die Parteien wurden stark gemacht. Aus Angst davor, dass die Deutschen eben noch schlechter als andere mit Demokratie umgehen können. Und diese Parteiendemokratie, die wird jetzt eben ganz massiv angegriffen von Hans-Olaf Henkel. Das sagt ja auch direkt so, dass eben, das muss rückgängig gemacht werden, was die Alliierten uns damals auferlegt haben, das muss halt weg. Ja, Hand und Fuß hat das Ganze dann bekommen mit dieser neuen konservativen Revolution, was ich vorhin schon mal angemerkt habe, wo Konservative damals gesagt haben, Bürger, ihr müsst auf die Barrikaden gehen. Wir erleben gerade ein totalitäres System von sozialistischer Sozialdemokratie und Gewerkschaften und da müssen wir jetzt aufpassen und wir müssen dagegen protestieren. Arnulf Baring hat diesen Artikel geschrieben, Bürger auf die Barrikaden. Konrad Adam, Peter Sloterdijk hier aus Karlsruhe, der hat 2009, also ein bisschen später, hat er einen Artikel geschrieben, wo er zu einem fiskalischen Bürgerkrieg aufgerufen hat. Es sollte einen Bürgerkrieg geben zwischen der gebenden Hand und der nehmenden Hand. Die gebende Hand, das sind eben die Leistungsträger, das sind diejenigen, die halt die ganze Zeit immer nur geben und die werden repräsentiert durch die FDP. Also das hat er 2009 gesagt, vielleicht wird er jetzt sich denken, die werden repräsentiert durch die AfD, also 2009, die werden repräsentiert durch die FDP und die nehmende Hand, die ganze Zeit nur schmarotzt und immer nur nimmt, die werden halt repräsentiert durch die Partei Die Linke. Und da müsste es jetzt gebende Hand, die Bürger, die Leistungsträger, die müssten diesen Federhandschuh aufnehmen, die müssen den fiskalischen Bürger jetzt endlich führen. Von Merkel kann man das nicht erwarten, die ist eine Schlaftablette, so ungefähr Peter Sloterdijk. Und der Krieg, dieser fiskalische Bürgerkrieg, der geht darum, dass die Steuern komplett abgeschafft werden. Das ist halt eine Forderung von Peter Sloterdijk. Die Steuern müssen komplett abgeschafft werden, weil das ist jetzt ja ein Zwangssystem und das kann ja gar nicht funktionieren. Zwang funktioniert ja nie. Und das wäre halt viel schöner, wenn die Reichen halt freiwillig geben, dann kommt es halt von Herzen und so weiter. Das gibt auch, es gibt auch einen Landesvorsitzenden aus Thüringen, der argumentiert so ähnlich. Das ist der Wohlfahrt, heißt der Landessprecher aus Thüringen, ein Evangelikaler, der betreibt das Haus Bethlehem, also ist ein Evangelikaler, der macht seine Politik mit der Bibel. Und der sagt eben auch, die ganze Sozialindustrie, diese ganze Zwangsindustrie, die muss weg, weil sie verhindert ja auch, dass eben diese christliche Ethik sich entfalten kann, wo dann halt mit christlicher Nächstenliebe gegeben wird. So, das ist halt, sind tatsächlich Positionen innerhalb der AfD. Die sind aber nicht nur dabei geblieben, dass sie eben diese Forderungen gestellt haben mit Artikeln, sondern die haben dann tatsächlich diese ganzen Gruppen gegründet. Also Bürgerkonvent 2003, parallel dazu Hans-Olaf Henkels Konvent für Deutschland, dann Beatrix von Storch mit ihrer zivilen Koalition. Da macht jetzt auch die Vera Lengsfeld mit, die ist zuständig für Fragen der direkten Demokratie. Und die sagt eben auch, die Parteienstiftungen müssen weg, das sind Lobbyorganisationen. 2005 eben der Hamburger Appell von diesen ganzen Wirtschaftsprofessoren. Das war aber damals alles noch getrennt. Und das war noch nicht gegen CDU gewandt, sondern das hat sich als konservativ verstanden. Das Ganze hat sich dann geändert 2009. 2009 hat Sarrazin das erste Mal von sich reden gemacht mit seinem Lettre-Interview, dann 2010 mit seinem Deutschland schafft sich ab mit 1,7 Millionen Lesern, die verkauften Exemplaren sogar, wo damals dann die Rede davon war, kommt jetzt die Sarrazin-Partei, ähnlich wie die Wilders-Partei in Holland oder die FPÖ in Österreich oder Front National in Frankreich. Deutschland hat noch keine erfolgreiche rechtspopulistische Partei, kommt jetzt die Sarrazin-Partei. Das war so damals die Rede und da haben sich dann auch die ersten Leute zusammengefunden, die ersten selbsternannten elitären Gruppen zusammengefunden, die versucht haben, schon so eine Sarrazin-Partei zu gründen. Hans-Olaf Henkel ist 2009 auf den Bundesverband der Freien Wähler zugegangen, hat den ins Parteiprogramm, der hat eine Rede gehalten bei dem Gründungsparteitag der Freien Wähler als Bundespartei und hat den ins Parteiprogramm diktiert, dass es eine Reform der politischen Entscheidungsstruktur geben muss. Also auch da wieder, die haben es auch willig aufgenommen, weil diese froh waren, so eine Lichtgestalt wie Henkel bei den Freien Wählern jetzt zu haben. Es hat aber alles nicht funktioniert. Das mit den Freien Wählern hat nicht funktioniert, das mit Sarrazin hat nicht funktioniert. 2010 kamen dann die Anti-ESM-Proteste, also die Proteste gegen den europäischen Stabilitätsmechanismus, also ESM, das heißt Unterstützung von Griechenland mit Krediten. Und da haben sich dann wiederum, ähnlich wie bei Sarrazin, konservative Gruppen gefunden, die dann auch anschlussfähig waren zu den Leuten, die damals schon diese Bund für Freie Bürgerpartei, so eine rechtspopulistische Anti-Euro-Partei, gegründet hatten. Da wurde dann auch diskutiert, können wir mit diesem Protestpotenzial vielleicht eine Partei machen. Es fehlt aber noch ein ganz wichtiges Ding und das waren die Familienunternehmen. Und das ist auch das ist der große Unterschied jetzt zu den anderen rechtspopulistischen Parteien wie Pro Deutschland, weil es gab innerhalb des Kapitals gab es zwei Fraktionen, die sich zerstritten haben. Es gab die Verbände der Familienunternehmen, die gesagt haben, diese ganze ESM-Politik, das ist nicht unsere Politik. Das ist halt die Politik vom Bund der deutschen Industrie, aber nicht unsere Politik. Und wir fordern Merkel auf, dass sie eine andere Politik macht. Und die sind sich richtig auch an die Gurgel gegangen. Also die Präsidenten vom BDI einerseits und von dem Familienverbandsunternehmen andererseits, die haben sich böse Briefe geschrieben in Handelsblatt, die haben sich da richtig zerstritten. Und ich denke, das war dann das Signal für diese ganzen Volkswirtschaftler, die sich schon ins Plenum der Ökonomen zusammengeschlossen haben, Bündnis Bürgerwelle, die sich gedacht haben, diese ganzen Familienunternehmen mit ihren Verbänden, die haben keine parlamentarische Vertretung mehr. Ne, also die werden nicht vertreten durch CDU und FDP, weil CDU und FDP machen die Politik des BDI und SPD und Grüne machen schon mal gar nicht die Politik von diesen konservativen Familienunternehmen und die Linken schon mal erst recht nicht. So, und da war ein Hohlraum und in diesen Hohlraum, da sind jetzt diese Volkswirtschaftler reingegangen, die sich dann zusammengeschlossen haben mit diesen konservativen Gruppierungen um Beatrix von Storch, diese zivile Koalition, und zusammen mit Hans-Olaf Henkel und zusammen mit den Rechtspopulisten, die eben diese Sarrazin-Partei aufbauen wollten. Und diese ganze Gemengelage, die hat dann zu der Gründung der AfD geführt. Gut, unterstützt, ich habe davon gesprochen, mit Millionenbeiträgen. Das sind, glaube ich, soweit ich weiß, keine Spenden geflossen. Es gab aber Kredite. Es gab einen Kredit von einem Reeder aus Hamburg, Klimaskeptiker. Das war auch sehr klug von ihm, dass er Klimaskeptiker ist, weil der muss nämlich seine ganzen Schiffe klimatauglich, also umrüsten. Und der hat der AfD zweimal 500.000 Euro als Kredit gegeben. Als er das gemacht hat, genau zu dem Zeitpunkt, hat die AfD ihre ganzen Klimaskeptiker von alleine gelassen. Und jetzt vor kurzem haben sie einen Kredit bekommen, diese Woche ist es bekannt geworden, am 8. März gab es einen Kredit von einem Familienunternehmer aus Berlin, der denen auch nochmal 640.000 Euro jetzt als Kredit gegeben hat. Ich denke allerdings, und das haben mir damals auch AfDler klar gemacht, als ich überlegt habe, gibt es jetzt Millionenspenden oder nicht, die haben mir eigentlich klar gemacht, die brauchen gar kein Geld, ne? Weil die Klientel, also die Leute, die AfD aufgebaut haben, das sind hauptsächlich Männer im fortgeschrittenen Alter, die studiert haben, die ganz gut verdienen, die diszipliniert sind und die spenden so viel Geld, und die können das auch spenden, dass die gar nicht unbedingt jetzt Millionen Zuschüsse brauchen, wie andere Parteien, weil die einfach selber von ihrer Klientel einfach, das sind einfach die Privilegierten. Das sind die Privilegierten, das sind halt weiße, deutsche, gut verdienende Akademiker, ja, nicht Upper Class, also die gute Mittelschicht. Also jetzt nicht die untere Mittelschicht, sondern die obere Mittelschicht. Das sind halt, und dann Männer und heterosexuell in der Regel, und also quasi die Privilegierten. Das ist eigentlich die Privilegiertenpartei. Ein Wort noch zu den Zeitschriften oder zu den Medien. Wer unterstützt die AfD? Interessanterweise ist die Zeitung, die am meisten unterstützt, jetzt von den etablierten Zeitungen, die Welt. Die Welt hat von Anfang an über die AfD berichtet und das machen die immer noch. Und es gab dann auch kritische Artikel in der Welt gegen die AfD. Es gab positive Artikel, aber es gab ständig Artikel. Ne? Und man weiß ja, auch eine schlechte Werbung ist eine gute Werbung. Also die haben ständig die AfD weiter bekannt gemacht. Es gab dann auch von dem Chefredakteur Thomas Schmidt gab es damals einen Aufruf, man sollte doch jetzt die AfD nicht immer in die rechte Ecke rücken. Das wäre eine neue Partei und das wäre undemokratisch, die in die rechte Ecke zu rücken. Also die Welt unterstützt die AfD. Und die Welt hängt auch zusammen mit der Stiftung Familienunternehmen, weil die machen einmal im Jahr den Weltkongress. Das ist ein Kongress zusammen mit der Weltgruppe und der Stiftung Familienunternehmen. Wer die AfD bekämpft, massiv bekämpft, das ist die Bild-Zeitung. Die Bild-Zeitung geht massiv vor gegen die AfD. Und das kann eben damit zusammenhängen, dass die Bild-Zeitung CDU-nah ist. Und es gab ja von Franz Josef Strauß immer die Devise rechts von der CSU. Kommt nur die Wand. Ne? Also die wollten das nicht zulassen, dass es rechts von der CDU, CSU halt eine rechte Partei gibt. Als Parteiblatt kann man sagen, die Junge Freiheit, das ist das Parteiblatt der AfD, die haben fast immer nur positiv über die berichtet und die halten im rechten Lager auch die AfD hoch. Also sobald es Kritik gibt im rechten Lager, dann sagt die Junge Freiheit, das ist unsere Partei, das ist unsere Chance, wir müssen die halt hochhalten. Es gibt jetzt auch ein Buch von der Jungen Freiheit. Ich habe versucht, das zu bestellen. Das ist aber bei Libri, also beim normalen Buchhändler, kann man das nicht bestellen. Man muss es direkt bestellen bei der Jungen Freiheit. Soweit.